dem unartigen Geschlechte denkt Gott an seine Knechte, dass diese böse Art sie ferner nicht verletzet, indem er sie in seiner Hand bewahrt und in ein himmlisch Ehe